Mittagspause. Hört uns denn niemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause hier im Programm von Radio Plau in Leipzig. Heute am 7. Juli. Genau, und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Politik in Leipzig, nämlich anhand der Sachen, die im Stadtrat verhandelt werden. Da hatte ich den Kuno zu Gast und der hat mir einiges erzählt darüber, was in der morgigen Ratsversammlung Thema sein wird und aber auch was, was die Ratsversammlung schon seit einer Weile beschäftigt, nämlich zum Beispiel eben auch einige Bauvorhaben in Leipzig, zum Beispiel auch im Leipziger Süden, eben in der Gegend da zwischen Richard-Lehmann-Straße und Arno-Nitsche-Straße, wo eben irgendwann mal Schienen langgelaufen sind vom Bayerischen Bahnhof und wo auch die Stadtwerke Grundstücke haben, die jetzt auch neu gestaltet werden sollen. Und ja, darum geht's und aber auch darum, was den Stadtrat so allgemein am Mittwochmorgen dann in der Kongresshalle beschäftigen wird. Außerdem hören wir aber noch einen Beitrag über ja, die Zustände in der Fleischindustrie. Das haben wir von Radio Frei übernommen. Aber auch, wir hören ein bisschen Musik. Damit geht's auch gleich los, nämlich mit der Gruppe Essential Logic. Reflect, exercise my intellect, analyze that have been. gehen, sondern genau. um eines der zahllosen Bauvorhaben der Stadt Leipzig oder eines der Areale, die jetzt halt so in der Planung sind und in der ja, Neuausrichtung. Bisschen, nämlich da im Leipziger Süden. Genau. Nee, es geht um das Areal der Stadtwerke in der Anno-Nietzsche-Straße in Leipzig. Das Gelände soll umgebaut werden als eine Art Campus für die Stadtwerke, was ich generell für sehr, sehr gut halte. Was ich ein bisschen kritisch finde bei dem Ganzen ist, dass das Gelände unter sich bleiben soll. Das heißt keine öffentliche Durchquerung, was für mich immer etwas komisch ist, weil ich denke nach wie vor, dass eine Stadt wie Leipzig sich offen gibt und wenn jemand offen ist, dann sollte das auch in der Architektur, in der Stadtentwicklung so zu sehen sein. Darum hätte ich persönlich es besser gefunden und ich finde es immer noch besser, wenn es die Möglichkeit einer öffentlichen Durchquerung geben würde, zumindest für den Fuß- und für den Radverkehr. Mhm. Dort befindet sich momentan auch noch die Feuerwache, ich glaube der Malteser. Das soll ausgegliedert werden vor den Toren des Stadtwerkegeländes. Genau, das sind so die Basics. Wer es noch nicht weiß, worum es ungefähr geht, wenn man vom Connewitzer Kreuz oder wenn Frau vom Connewitzer Kreuz mit dem Auto, mit der Straßenbahn, mit dem Fahrrad oder mit dem Skateboard Richtung Zwickauer Straße sich begibt, hat man auf der rechten Seite oder Frau die Tankstelle. Total ist es, glaube ich, mittlerweile. Okay. Genau. Mhm. Und das Heim für Geflüchtete. Und hinter diesem Heim ist halt dieses Ding, wo auch der große Schornstein ist, der momentan nur noch da rumsteht. Ah ja, okay, da ist das genau, das sind ja einige Gelände sozusagen da, die an der Arno-Nitsche-Straße, wo irgendwas passieren soll, aber. Genau. Ja, und in der letzten Woche gab es dann endlich mal die Begehung. Ich sitze auch unter anderem auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und das haben wir halt schon seit Jahresbeginn gefordert. Ein erster Termin wurde abgesagt, jetzt konnten wir den zweiten wahrnehmen, was ich sehr, sehr interessant fand. Und auch allgemein war es für Leute mal, die sich damit nicht so gut auskennen, auch mal interessant zu sehen, wie die ganze Lage ist, was man da machen kann mit allem drum und dran. Unmittelbar danach kam der Christopher Zenker und ich auf die Idee, dass man das auch noch ein bisschen anders gestalten kann. Wir sind mit den Stadtwerken zum Beispiel mittlerweile übereingekommen, dass die geplante Radschnellstraße vom Bayerischen Bahnhof, die bis nach Markkleeberg gehen soll, zwischen dem Stadtwerkegelände und den Bahnschienen gebaut werden soll. Mhm. Die Stadtwerke werden sich da nicht querstellen. Das ist für mich auch die bessere Variante, weil dadurch weniger Straßenbahnschienen überquert werden müssen. Weil im Gleisdreieck, den einen oder der anderen vielleicht bekannt unter Black Triangle, da spaltet sich halt die Schiene auf und dann müsste man zum Beispiel eine Schiene schon wieder überqueren. Darum ist das die sinnvollere, ja, Entscheidung, weil so auch der Teil von Connewitz mit angebunden werden kann, mehr oder weniger. Zum Gelände direkt. Wir schlagen vor, Parkplätze auf dem Gelände zu errichten, öffentliche Parkplätze. Und dass es wieder einen Haltepunkt für Leipzig Marienbrunn geben sollte. Den gab es ja jahrelang. Ich glaube, S-Bahn. S-Bahn ist dann abgerissen worden, wahrscheinlich weil oder nicht mehr bedient worden, wahrscheinlich weil es baufällig war. Und sinnvoll wäre es jetzt, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn man den auf der nördlichen Seite der Anno-Nietzsche-Straße praktisch Richtung Stadt einwärts bauen würde. Das hätte mehrere Vorteile. Zum einen könnten die Menschen, die bei den Stadtwerken arbeiten auf dem Gelände, das sollen ja auch einige sein, diesen Haltepunkt nutzen. Die Besucher, Besucherinnen des Assisi-Panometers könnten das nutzen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auf dem ehemaligen Black Triangle ja auch noch weitere kulturelle Nutzungen geplant sind. Wenn man dort dann aber von vornherein eine Überquerung der Bahnschienen baut, auch mit dem Zusammenhang mit der Deutschen Bahn, die werden sich da sicherlich nicht gegen sperren, könnte man auch den stadteinwärtigen Bahnverkehr besser anbinden mit dieser Brücke. Und man könnte auch dafür sorgen, dass die Menschen, die kulturellen Möglichkeiten des zukünftigen Black Triangle-Geländes ja, nutzen wollen, dass die dann auch diese Überquerung nutzen können, indem sie beispielsweise mit dem Auto kommen, über die Brücke gehen oder mit dem Fahrrad kommen, über diese Brücke dann, also auf der Seite noch der Stadtwerke, die Fahrräder, das Auto, allgemein ihre Fahrzeuge abstellen, über die Brücke gehen. Das ist, glaube ich, für alle das Sinnvollste und vor allen Dingen für die Anwohnerinnen von diesem Gelände ist es auch sehr, sehr sinnvoll. Einen weiteren Parkplatz könnte man noch auf dem nördlichen Gebiet der Stadtwerke bauen, also auf dem Gelände selbst. Und dort ist auch mittlerweile geplant, eine Skateanlage zu bauen, was ich auch für sehr, sehr sinnvoll halte, weil es gibt in der Nähe des Bahnhofes MDR eine verfallene Ruine, wo sich immer so 15, 20 Kiddies aufhalten, die dann auch diese Ruine zum Skaten nutzen, was auf Dauer natürlich gefährlich ist und einfach danach schreit, dass sich irgendwann irgendwann mal jemand dort wehtut. Wenn die halt skaten wollen oder sich sehen sollen, wollen, dann ist doch völlig okay, wenn man denen eine Skateanlage hinstellt. Also ihr wollt so eine Art Gesamtkonzeption für die ganze Gegend, genau, da halt, die, genau, auch so ein bisschen die Bedürfnisse der Anwohnenden da mit einbezieht. Genau, man darf halt nicht vergessen, dass Richtung Stadt Einwitz das ganze Areal eh noch erweitert wird. Es soll ja praktisch bis zum Bayerischen Bahnhof alles zugebaut werden. Und wenn man dort schon mal eine Skateanlage hätte, das wäre für die ganzen Leute viel, viel praktischer und viel, viel schöner. Also auch schon wieder weitergedacht. Also nicht nur auf 2-3 Jahre hinaus, sondern gleich auf 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre hinaus. Gibt es da eigentlich Initiativen von Anwohnenden? Weil das ja schon so ein bisschen versteckt da auch halt. Also so, dass da wahrscheinlich nicht so viele Bürgerinnen sich jetzt da zusammengefunden haben, um da ein Konzept da irgendwie mitzuwirken oder so? Nein, weil so richtig offen, okay, ist so, das ist im Stadtrat in diversen Ausschüssen dargestellt worden, auch im Stadtbezirksbeirat Süd, aber so richtig Aufmerksamkeit hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Und darum ist jetzt diese Idee, okay, wenn wir das jetzt gestalten wollen, dann versuchen wir halt so viele Leute wie möglich reinzuholen, darum auch diesen parteiübergreifenden Antrag von der SPD und der Fraktion Die Linke. Das ist jetzt auch das Black Triangle, das ehemalige erwähnt. Was ist da jetzt eigentlich geplant? Da bin ich gar nicht so up to date. Oh, ich auch nicht. Da ist halt nach wie vor geplant, diverse kulturelle Einrichtungen, sprich Distillerie hinzubauen, die Galerie Coop. Distillerie, genau. Genau, und der TV-Club, damit auch Lutz Grunert, der heute Abend, glaube ich, auch noch wieder auflegen wird, hier mal auch dort wieder auflegen darf. Genau. Ich freue mich natürlich sehr, den denn zu sehen, wenn er auflegt. Er macht auch, er hat einen für seine Verhältnisse sehr, sehr guten Musikgeschmack. Ja, und also ich freue mich dann immer wieder, ihn zu sehen. Und um 20 Uhr gibt es auch die Sendung Extra Blau, wo auch nochmal dieser Musikgeschmack nochmal in aller Ausführlichkeit, genau, sein wird. Mittlerweile gibt es dann auch wieder einige komische Anträge der Spaßpartei CDU, die dort auch noch eine neue Schwimmhalle hinbauen will. Wenn wir aber kurioserweise die Bahnschienen ein paar hundert Meter weiterfahren, hinter dem Konnewitzer Bahnhof, soll ja, oder anders erklärt, wenn ich die Bornersche Stadt auswärts fahre, über die Eisenbahnbrücke in Konnewitz, rechts runter soll ja das neue Kraftwerksgelände entstehen. Ach so, und da, ja, gab es halt diesen Antrag, dort die neue Schwimmhalle für den Leipziger Süden hinzubauen, was ich für sehr, sehr sinnvoll erachte. Ganz einfach, weil man gleich die Abwärme des Kraftwerkes für die Heizung des Wassers in der Schwimmhalle nutzen könnte. Das ist vom energetischen, von der Anbindung her wirklich die beste Variante, also die bestmögliche Variante. Man darf nicht vergessen, dort haben wir halt jetzt schon die S-Bahn. Wir haben dort die Linien 11 und 9. Wir haben noch die Buslinie, ich glaube 79, die dort in der Nähe fährt. Und das ist für alle Beteiligten wirklich die mit Abstand beste, also es ist energetisch der beste Standort, vom Platz her ist es der beste Standort, weil so kann die Stadtwerke auf dem Campusgelände, was ihnen vorschwebt, erstmal jetzt schon ihre Vision bauen und die können dann ihre Planungen über 2030, 2040 hinaus weiterentwickeln. Warum ich denn auch mittlerweile dafür bin, dass man wirklich versuchen sollte, dieses Gelände der Stadtwerke ganz für sich zu behalten. Okay. Das wäre noch eine Version auf jeden Fall. Und ja, am kommenden Mittwoch ist ja auch wieder eine Ratsversammlung oder so, wo auch so einiges... Hör mir ob. mittlerweile hat diese Ratsversammlung schon wieder 3 Termine. Also diesen Mittwoch, diesen Donnerstag und nächste Woche Mittwoch nochmal, weil davon ausgegangen wird, dass wir die ganze Tagesordnung kurz vor der Sommerpause nicht an 2 Tagen abarbeiten können. Das ist zum Teil immer noch der Corona-Rückstau und dann halt diese Torschlusspanik vor der Sommerpause. Wir müssen jetzt noch ganz viel durchbringen, damit es vor der Sommerpause durchgekommen ist, damit es im Herbst in Angriff genommen werden kann. Am Mittwoch ist ja auch ein neuer Baubürgermeister irgendwie? Nee, irgendwas. Im Dezernat Bau soll irgendwie. Nein, ist im Prinzip das Gleiche. Es wird eine Nachfolgerin, also ein Nachfolger, Nachfolgerin für die Frau Dubrow gesucht. Er hat sich vorgestellt. Ich bin vorsichtig begeistert von ihm, möchte ich sagen. Er hat einen sehr, wie nennt man das, bodenständigen Eindruck gemacht. Wenn man so Frau Dubrow gesehen hat, sie immer so aussah, als wenn sie jetzt zum Pferderennen gehen möchte. Und da kommt jetzt der neue Kandidat an mit Jeans und mit T-Shirt. Und das fand ich halt schon eher ansprechend. Die Vorstellung, die er bei uns in der Fraktion hatte, fand ich auch gelungen. Einige andere innerhalb der Fraktion waren noch skeptisch, aber ich gehe da mit einem relativ guten Gefühl heran. Weil er auch von vornherein schon einige Sachen benannt hat, die ihn interessieren, die er angehen möchte, wozu halt auch bezahlbares Wohnen zum Beispiel gehört. Ja, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was da am Mittwoch so drankommt, man kann das gar nicht mehr zusammenfassen. Ich habe auch heute die Tagesordnung bekommen, der Ratsversammlung vom Mittwoch. Es ist schon immer sehr umfänglich, was man da bekommt und es ist mir auch nicht zur Gänze gelungen, da durchzugucken durch alles. Was ich interessant finde, ist, ich bin gespannt, inwieweit die Grünen an welchen Punkten wieder einknicken werden, bevor jetzt irgendwelche falschen Eindrücke entstehen. Das ist jetzt kein Grünbashing und ich mag wirklich einige Leute bei der Fraktion der Grünen wirklich sehr, sehr gerne. Allen voran natürlich Monika Lazar oder auch den Bert Sande. Auch den Tobias Peter zum Beispiel, da wirklich fähige Leute. Trotzdem finde ich manchmal ihr Verhalten kritisch. Ich möchte das erstmal an 2, 3 Beispielen ganz locker darstellen. Die Partei fordert seit Jahren schon Bier statt Böller am Connewitzer Kreuz, damit die Böllerei allgemein beendet, also in Leipzig beendet wird, speziell am Connewitzer Kreuz. Das haben die Grünen sich in einem zweifelhaften Antrag mal zunutze gemacht, diese Idee, ohne die Copyrights zu beachten. Genau. Meinten, ja, man soll nicht zu viel ballern, dann hieß es nur noch in ausgewählten Orten ballern, dann doch wieder versuchen, noch weniger zu ballern und jetzt eventuell zu prüfen, ob es möglich wäre, über den Städtetag das Ballern doch ganz in ganz Leipzig zu verbieten. Dann hätten sie von vornherein auch sagen können, wir fordern das, was die Partei auch fordert. Das wäre das Einfachste und auch das Ehrlichste gewesen und ich bin mal wirklich gespannt, wie sie einknicken. Andere Punkte werden zum Beispiel sein, inwieweit Schafe auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt gehalten werden sollen oder dürfen. Was ich relativ schwachsinnig finde, weil ich behaupte mal ganz knallhart und ich lehne mich dann jetzt ganz weit aus dem Fenster von Radio Blau heraus, wo die Luft auch eh ein bisschen besser ist. Ich behaupte mal knallhart, es wird nicht eine Person weniger zum Leipziger Weihnachtsmarkt kommen, wenn es dort keine Schafe mehr geben würde. Also Schafe auf 4 Beinen. Man sollte auch mal die Interessen der Schafe im Auge behalten, weil die Schafe haben Besseres zu tun als einer babylonischen Kakophonie von heulenden Kindern und besoffenen Männern zuzuhören. Und weiß ich nicht, die meisten Leute mögen die Schafe doch eher am liebsten, wenn sie auf dem Dönerspieß sind und ihnen ist das Leben an für sich scheißegal. Und mit der christlichen Darstellung oder sagen wir mal mit der Darstellung der Weihnachtsgeschichte hat der Weihnachtsmarkt bei aller Liebe nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Es geht doch wirklich nur da, irgendwelchen Tanter zu verscherbeln und das Volk zu verhöken, denen am besten noch irgendwelche neuwertigen Glühweintassen zu geben, damit sie noch mehr Glühwein trinken und sich benebeln. Weiß ich nicht, wenn ich halt zu so einem Weihnachtsmarkt gehen würde, den ich auch lieber Wintermarkt nennen möchte, dann würde ich doch lieber zum Connewitzer gehen, wo das noch viel natürlicher ist. Und von wem gibt es jetzt einen Antrag, da das einzuschränken, die Haltung von Schafen? Es gab eine Petition und ich bin mal gespannt, wie sich parteiübergreifend zu dieser Petition gehalten wird. Und ohne jetzt Werbung zu machen, aber die Partei ist ja die einzige, die den Tierschutz in ihrem Namen trägt. Das Weil sie Partei alles steht für in ihrem Tierschutz. Namen trägt. Genau. Und ich bin mal gespannt, wie wichtig den Grünen das Tierwohl ist zum Beispiel. Und da gibt es noch einige andere Anträge, wo ich denke, es ist ganz interessant zu sehen, wie die Grünen sich verhalten. Unter anderem auch, was dann im nächsten Jahr zukommt. Im nächsten Jahr, Leipzig hat ja diverse Themenjahre. Das nächste Jahr soll unter dem Motto Soziale Bewegung in Leipzig stehen. Dann soll auch unter anderem auf dem Augustusplatz so ein Denkmal entstehen. Zuckerrausch Germania heißt das, wo man dieses alte Germania-Denkmal nochmal auferstehen lassen möchte, aber dekonstruiert mit einer überfrachteten Darstellung, die niemand wirklich verstanden hat, wo auch die Menschen, die schon davon gehört haben, eher kritisch als begeistert waren, wo die Grünen aber wahrscheinlich auch wieder einknicken werden und sagen, okay, ist die Schaubühne Lindenfels, wir können mal was darüber machen, wir lassen die jetzt mal gewähren, vielleicht wird es ja was, aber das ist so unausgegoren und hat mit der ursprünglichen Idee soziale Bewegung in Leipzig überhaupt nichts zu tun. Ja, man sieht ja im Stadtrat auch immer so Abgrenzungswettkämpfe. Die CDU und die AfD müssen sich irgendwie voneinander abgrenzen. Die anderen Parteien, die Grünen von den Linken. Genau, aber da finde ich zum Beispiel interessant, und das meine ich jetzt völlig ironiefrei, ich mag zum Teil mittlerweile den Michael Weigert von der CDU, der rhetorisch höchst begabt ist, das unterstelle ich ihm jetzt mal, und ich glaube, er wird dieses auch als Lob auffassen, der aber mit ziemlich viel Charme und mit ziemlich viel Witz immer wieder den Angeboten der AfD begegnet, wo er sagt, nee, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, wenn ihr weiter so undemokratisch und zum Teil auch wirklich recht seid. Ja, die AfD disqualifiziert sich teilweise auch doch selber durch ihre Redebeiträge, da wenn man das verfolgt, die Stadtratsversammlungen. Ja, gerade die letzte war extrem, aber was mich gewundert hat, ist, dass da einige Leute dann so aufgeschrien haben, weil man wusste ja vorher schon immer, wie die AfD tickt. Und nun war es das erste Mal, dass sie wirklich so offen dargestellt hat, wie sie wirklich ticken. Dass sie nämlich kein Interesse an einer demokratischen Gesellschaft, an einem demokratischen Zusammenleben haben, wo sie dann wirklich gesagt haben, ja okay, die Opfer von rechter Gewalt sind uns scheißegal. Du kannst ja vielleicht nochmal kurz erläutern, was da genau... Es ging darum, ein Mahnmal in Leipzig zu errichten für die Opfer von rechter Gewalt seit 1990. wo die AfD dann das Ganze versucht zu relativieren, nein, ist gar nicht so schlimm. Und wenn man das so runterrechnet, wären das nur 0,33 im Jahr und dafür braucht man kein Denkmal errichten. Und das größte Problem ist ja Linksradikalismus in Leipzig und nicht irgendwelche Opfer von rechter Gewalt. Hm. Also jetzt verkürzt dargestellt. Ja. Also die, natürlich war die ganze Rede widerlich, aber ich denke, dass die ganze AfD widerlich ist und die erstmal das ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Hm. So, und jetzt soll mir keiner mehr ankommen und sagen, ja, man muss mit demokratisch gewählten Parteien ja doch zusammenarbeiten. Man sollte niemals vergessen, auch die NSDAP ist demokratisch an die Macht gekommen. Hm. Und was sie daraus gemacht hat, das wissen wir alle. Und es sollte im Interesse aller Demokratinnen und Demokraten sein, dass man so etwas wie faschistische Parteien niemals mehr zulassen darf. Hm. So, und damit nehme ich jetzt mal alle Parteien mit ins Boot. Wirklich alle. Ja, ich denke, meistens wird das auch deutlich im Stadtrat halt. Ja, jetzt haben wir den Mittwoch, der vielleicht noch am Donnerstag fortgeführt wird und vielleicht übernächste Woche auch nochmal fortgeführt wird. Kann man das noch durchhalten eigentlich, so 8 Stunden Stadtratsversammlung? Oder wie lange geht das immer so? 14 Uhr geht's los. 14 Uhr bis maximal. Das war der Rekord bis jetzt. Weiß ich nicht, aber die haben ja mittlerweile eingegrenzt bis 21 Uhr, obwohl beim vorletzten Mal ging es bis 21.30 Uhr, damit wir das wirklich durchbekommen. Da ist eine halbe Stunde Pause. Es ist ja nicht immer so. Es wird wahrscheinlich wieder nach der Sommerpause wieder ein bisschen hektisch werden. Dann kommen nochmal die ganzen Haushaltsplanungen. Aber ich denke mal so, dass im nächsten Jahr das Ganze wieder sich beruhigen wird. Weil wie gesagt, wir hatten jetzt die ganzen Anträge vor der Sommerpause. Und wir hatten halt noch den Rückstau von Corona halt. So ein bisschen aufgesammelt. Dann. Ja. Ja. Hast du noch abschließende Worte? Genau. Du wolltest noch irgendwas sagen. Ja, wenn ihr möchtet, dann hört gerne den Livestream an zur Ratsversammlung. Hört ganz viel Radio Blau und vor allen Dingen hört auch Radio Blau nach 19 Uhr weiter, nach 20 Uhr weiter. Dann kommt der Lutz Grunert und der wird euch auch wieder ganz schöne neuere Musik vorbeibringen. Darauf würde ich mich auch schon freuen, aber ich werde nachher, ich weiß nicht, ob heute schon die Veranstaltungshinweise kamen. Kam schon. Oh, weil ich werde nach zum Hörspielsommer gehen. Ja, den haben wir schon angekündigt. Oh, und dann vor allen Dingen geht auch morgen zum Hörspielsommer, weil dort kommt ein total interessantes Hörspiel auf Deutsch und auf Arabisch. Das habe ich vor einigen Monaten schon mal im Radio gehört und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, darauf haben wir zumindest schon hingewiesen. Aber ja, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall dorthin zu gehen, wenn das Wetter auch geeignet ist, um vor die Tür zu gehen. Das sieht ja ganz gut aus gerade. Oh, jetzt ja. Die Sonne scheint. Genau, ja. Da komme ich hier bei Radio Blau, scheint die Sonne. Man kann es nicht. Genau, da möchte ich mich bei euch bedanken für die Einladung. Soon started pickpocketing. A thief died with a curse as I lifted a lady's purse. I laughed when I thought of what my dad said to me. You've got to know the rules before you can break them. You've got to know the rules before you can break them. The teacher kept the class in. He had a problem with discipline. Had us riding blinds, but I could read the signs. And then straight out, and he was gone. You've got to know the rules before you can break them. You've got to know the rules before you can break them. Started writing to express what he was feeling. He found a tune that fitted well, everything seemed to gel. He wasn't a musician, so he's glad he didn't believe. You've gotta know the rules before you can break them. You've gotta know the rules before you can break them. You've gotta know, gotta know the rules before you can break them. You've gotta know, gotta know the rules before you can break them. You've gotta know the rules before you can break them. You've gotta know the rules before you can break them. You've gotta know, gotta know the rules before you can break them. You've gotta Am Telefon zugeschaltet ist mir jetzt Peter Kossen, der Vorsitzende des Vereins Aktion Würde und Gerechtigkeit. Schönen guten Tag, Herr Kossen. Guten Tag, Herr Fluschitz. Sie sind Vorsitzender des Vereins Aktion Würde und Gerechtigkeit. Würde und Gerechtigkeit braucht es sicherlich in vielen Bereichen. Womit beschäftigt sich denn Ihr Verein im Speziellen? Wir möchten Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die aus Ost- und Südosteuropa hier sind, in Deutschland, hier in der Region, in der Stadt sind, wir möchten denen eine Rechtsberatung zur Seite stellen, die ihnen hilft, ihre Rechte in der Arbeitswelt und auch darüber hinaus geltend zu machen, weil wir festgestellt haben, dass einerseits das deutsche Arbeitsrecht davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ihre Rechte selbst geltend machen kann, eben über einen Betriebsrat, über eine Gewerkschaft über den Klageweg. Und andererseits stellen wir fest, dass die Arbeitsmigranten alle drei Wege in der Regel nicht beschreiten können, weil sie nicht oft bei den Betrieben oft nicht direkt angestellt sind, weil sie keine Gewerkschaftsmitglieder sind und sich auch nicht trauen oder das Geld nicht haben, den Klageweg zu beschreiten. Und wir möchten ihnen dabei helfen, damit sie ja ihre eigenen Rechte auch geltend machen können. Fangen wir mal auf der anderen Seite des Fleischverbrauchs an. Also viele Verbraucherinnen und Verbraucher freuen sich ja, wenn sie ein Kilo Schweinekotelett für 4,19 €, 320 Gramm Rinder, Minutensteaks für 2,99 € oder 100 Gramm Bauernschinken für 1,49 € im Supermarkt bekommen. Doch die Preise sind nicht nur durch fragwürdige Methoden in der Tierhaltung möglich, sondern auch durch Ausbeutung der Arbeitenden in den Schlachthöfen und Fleischfabriken. Was berichten Ihnen denn die Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre Arbeitsbedingungen? Es sind übermäßig lange Arbeitszeiten, die in Deutschland gesetzlich gar nicht erlaubt sind. Das bedeutet, 60 Stunden in der Woche sind keine Seltenheit. Es sind erschwerte Arbeitsbedingungen, das ist zunächst mal nicht ungesetzlich, bei großer Kälte oder bei großer Hitze, nachts auch. Gut, die Arbeit ist immer schwer gewesen, die musste jemand machen, aber jetzt bei den Arbeitsmigranten ist es häufig so, dass sie unter großem Druck stehen. Sie sind in der Regel nicht beim Unternehmen, also auf dem Schlachthof angestellt, sondern werden über Personaldienstleister dorthin vermittelt und man weiß oder es wird erzählt, also diese Leute, die Betroffenen erzählen es selbst, dass sie einfach unter großem Druck stehen. Das erste Wort, das sie in der deutschen Sprache lernen, ist schneller. Es wird ihnen ständig Druck gemacht, dass sie schneller arbeiten müssen. Es gibt willkürliche Strafgelder, wenn angeblich Messer nicht richtig gereinigt sind. Also es herrscht dort viel Angst und viel Druck. Und in der Summe, unter diesen Bedingungen, ist die Arbeit wirklich gesundheitsgefährdend und ist auf die Dauer so gar nicht auszuhalten. Wenn ich nochmal beim Lohn bleibe, das heißt ja eigentlich gilt seit 2015 in der Fleischbranche ein gesetzlicher Mindestlohn. Aber wenn Sie jetzt sagen, die sind da eigentlich gar nicht angestellt, dann scheint das für die ja gar nicht zuzutreffen. Ist das richtig? Es gilt schon für sie. Eigentlich ist dieser Mindestlohn auch gültig für Arbeitsmigranten, auch wenn sie nicht direkt beim Schlachthof angestellt sind. Faktisch ist es so, dass sie nicht selten bei dem gleichen Menschen auch unterkommen in den Behausungen, bei denen sie auch beschäftigt sind. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Abhängigkeitsverhältnissen. Und dadurch sind die Menschen eben auch erpressbar. Aber es sind auch verschiedene Stellschrauben, über die dann der formal ausgezahlte Mindestlohn dann doch wieder einkassiert wird, also zum Beispiel dadurch, dass nur ein Anteil von Arbeitsstunden, von geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird. Ebenso gut 160 Stunden werden in der Regel nach Mindestlohn bezahlt und wenn 240 Stunden gearbeitet worden sind, dann fehlen Stunden auf der Stundenabrechnung. Dann eben die Unterkünfte, die oft zu horrenden Wuchermieten dann überlassen werden. Oft ist es ja nicht mehr als ein Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer. Und dann wird immer noch Material, also Messer, Sicherheitsschuhe, anderes in Rechnung gestellt, was in Deutschland immer schon ungesetzlich war. Dann gibt es manchmal willkürliche Strafgelder. Und so könnte man die Liste fortführen. Im Endeffekt wird den Leuten das Geld, was ihnen dann teilweise ausgezahlt worden ist, auf der anderen Seite wieder aus der Tasche gezogen. Da gibt es also einige Methoden, um dann Lohndumping und die niedrigen Preise zu ermöglichen. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie Arbeitsmigrantinnen aus Ost- und Südosteuropa betreuen. Wieso arbeiten eigentlich in den Betrieben vor allem migrantische Menschen und kaum Deutsche? Die Arbeit ist hart, die war früher auch schon hart. Ich weiß aus meiner Kindheit, ich komme aus einer Region, in der viel Fleischindustrie sich entwickelt hat und die ist auch wichtig für die Region immer gewesen. Zu meiner Kinderzeit und Jugendzeit waren dort einheimische Kräfte beschäftigt, also aus meiner Verwandtschaft zum Beispiel, aus der Nachbarschaft weiß ich, Leute, die dort gearbeitet haben. Und es war damals schon eine schwere Arbeit, die allerdings im Akkord auch sehr gut bezahlt wurde. Mit der Öffnung des Ostens hat man dann über die Arbeitnehmerentsendung Werkzeuge gefunden auf dem Arbeitsmarkt, um Menschen zu beschäftigen, die offensichtlich bereit waren, für einen Bruchteil des Lohnes, der vorher ausgezahlt worden ist, die gleiche schwere Arbeit zu tun. Und dann hat man sukzessive Stammbelegschaften zu großen Teilen ersetzt durch Werkvertragsnehmerfirmen, durch Subunternehmer, durch Personaldienstleister und hat dadurch ein ganzes Stück Geld gespart im Personalwesen, hat Verantwortung delegiert. Menschen aus Ost- und Südosteuropa haben oft in ihrer Heimat keine wirtschaftliche Perspektive, finden keine Arbeit. Oft sind es junge Menschen auch. Sie lassen sich dann anwerben von Versprechungen bezüglich Lohn und Unterbringung, die hier in der Wirklichkeit eben nicht annähernd so sind, wie es ihnen versprochen worden ist. Und dadurch kommt es eben zu diesen Verhältnissen. Nichtsdestotrotz kommen die Menschen natürlich zunächst mal freiwillig hierher, aber sie werden hier dann auf brutale Art und Weise ausgebeutet. Sie engagieren sich jetzt seit vielen Jahren gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen und weshalb machen Sie das? Ich bin 2011 in das Oldenburger Land gewechselt, dienstlich, also im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit bei der Kirche. Ich bin in eine kirchliche Verwaltungsbehörde gekommen als Leiter der Behörde und bin dann konfrontiert gewesen mit Phänomenen, die ich so nicht kannte, höchstens aus dem Geschichtsunterricht, aus der industriellen Revolution. Also diese Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, diese brutale Ausbeutung von Arbeitskräften. Zum Beispiel das Phänomen, drei Leute nutzen das gleiche Bett im Schichtbetrieb oder eben diese überlangen Arbeitszeiten, dieser minimale Lohn. Ich fühlte mich herausgefordert, etwas zu tun und habe gedacht, das, was ich tun kann, ist zunächst einmal Öffentlichkeit herstellen. Das habe ich getan, habe mein Amt dazu benutzt, Öffentlichkeit herzustellen. Viele Menschen wussten vieles, das war im Jahr 2012, aber es fehlte eigentlich daran, dass jemand mal sagte, so ist es hier und die Dinge mal in die Öffentlichkeit ins Licht zu zerren. Das habe ich getan und war dann praktisch so mittendrin, wurde mit vielen Informationen konfrontiert, mit Einzelschicksalen. Und das hat mich im Grunde nicht wieder losgelassen, weil ich bis heute einfach viele Menschen kennengelernt habe, die hierher gekommen sind, durchaus bereit, hier schwere Arbeit zu tun, die hier aber buchstäblich unter die Räder geraten sind. Und ich möchte, soweit ich das irgendwie kann, diesen Menschen helfen, dass sie zu ihrem Recht kommen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt und dass sie hier mit Würde behandelt werden. Und wie reagiert ihr berufliches und privates Umfeld auf ihr Engagement, was ja doch anscheinend offensichtlich sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch Kraft in Anspruch nimmt? Ich bin jetzt eben als Pfarrer einer Kirchengemeinde hier tätig und die Gemeinde akzeptiert das. Viele finden das ganz gut, finden das für die Kirche auch wichtig, dass sie anwaltschaftlich, also für diese Menschen eintritt. Andere finden das völlig überflüssig oder finden das auch falsch, dass ein Pfarrer sich in der Weise engagiert. Es gibt beides. Im Privaten, die Leute, die ich gut kenne, finden das sehr gut. Da kommt sehr viel Bestätigung. Es gibt Menschen, die mich da aktiv dabei unterstützen, mir dabei helfen, mich so zu engagieren. Ja, es gibt sicher auch immer solche, die sagen, ich würde es nicht tun oder ich finde es auch nicht so relevant oder so. Aber im Großen und Ganzen erfahre ich doch auch Unterstützung. Von der Kirche insgesamt würde ich mir so von Amtsträgern oder auch von Organisationen, Verbänden mehr Aktivität und mehr Engagement wünschen, weil ich sicher bin, dass so aus dem christlichen Glauben heraus wir die Aufgabe haben, uns für Gerechtigkeit in der Gesellschaft, in der Welt. Vielleicht nochmal, bevor wir nochmal auf die Institutionen kommen, eine persönlichere Frage. Essen Sie denn selbst noch Fleisch oder Fleischprodukte, obwohl Sie wissen, unter welchen Bedingungen die hergestellt oder verarbeitet werden? Ich esse ganz selten Fleisch, aber gestern Abend zum Beispiel war ich eingeladen, da gab es Bratwurst vom Wildschwein, also vom richtigen Wildschwein, so aus dem Wald. Und das war wirklich eine Delikatesse, also von der Qualität her. Und da ist es eben ja auch nochmal eine andere Sache, wie dieses Wildschwein dann gelebt hat, wie es gewachsen ist und so. Ich verzichte weitgehend auf Fleisch. Ich habe das nicht ganz eingestellt, vor allen Dingen, wenn ich eingeladen werde irgendwo oder auch in meinem Elternhaus und meinen Geschwistern, dann esse ich auch Fleisch. Aber so privat für mich kaufe ich ganz wenig Fleisch. Wie reagieren denn die Arbeitsmigrantinnen und Migranten auf ihre Angebote? Wird das wahrgenommen und positiv aufgenommen oder wie ist da das Verhältnis? Ja, wir stellen schon fest mit unserem Verein, dass wir sehr um das Vertrauen uns bemühen müssen. Wir nehmen wahr, dass die Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen sehr zurückhaltend sind und skeptisch, weil sie offensichtlich aus ihren Heimatländern vielfach Behörden jeglicher Art als korrupt erlebt haben, erfahren haben. Das macht für sie auch die Schwierigkeit aus, für die Betroffenen hier vor Ort Beratungsangebote, auch kommunale in den Rathäusern oder andere, wahrzunehmen. Da ist eine große Skepsis, da braucht es tatsächlich das Vertrauen, dass man sich erwerben muss bei den Menschen. Aber dann, wenn das so in den Communities sich rumspricht, dass da Hilfe zu bekommen ist, dann sieht man auch mal, wie groß der Hilfebedarf auch ist bei den Leuten. Und welche Unterstützung wünschen Sie bzw. die Arbeiterinnen und Arbeiter sich von behördlicher Seite oder auch von anderen Menschen, um mehr Würde und Gerechtigkeit in der Fleischindustrie zu erreichen? Ganz simple Dinge eigentlich, die jeder von uns für selbstverständlich hält und auch für sich gerne in Anspruch nehmen würde, dass zum Beispiel alle Stunden, die man arbeitet, auch bezahlt werden, dass es Freizeit gibt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten 6 Tage in der Woche, 12 Stunden am Tag, dann bleibt da nicht so ganz viel Zeit übrig, um an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben, am Freizeitbereich oder irgendwo teilzunehmen. Also dieses ganz normale Leben. Wir reden ja nicht von Saisonarbeitskräften wie beim Spargelanbau, sondern von Leuten, die das ganze Jahr über hier sind. Und diese Leute möchten, nehme ich wahr, zunehmend ihre Familien auch nachziehen. Sie möchten hier wohnen, wie andere Menschen, die hier arbeiten, auch. Also ganz einfache Dinge, nichts Besonderes, sondern teilhaben am Leben hier, sich Dinge auch mal leisten können, wenn man schwer gearbeitet hat. Die Kinder groß werden lassen, sie hier in die Schule bringen zu können. Das ist leider alles nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil die Gesellschaft wenig tut, um diese Arbeitsmigranten zu integrieren. Man geht davon aus, das klappt schon irgendwie, das geht schon irgendwie. Und alles das, was die geflohenen Menschen aus sehr guten Gründen meines Erachtens zuteil wird, nämlich das Heranführen an die Gesellschaft, die Sprachkurse und so, das wird zunächst mal den Arbeitsmigranten folgterweise nicht zuteil, aber es wäre sehr nötig. Wir brauchen diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Umso mehr müssen wir sie eben auch in die Lage versetzen, hier ankommen zu können und hier sein zu können. Gut, und dann braucht es eben auch die Anlaufstellen oder die Ansprechpartner, dass Arbeitsmigranten wissen, wenn ich dann nicht zu meinem Recht komme, wer hilft mir, wer steht an meiner Seite, und das versuchen wir als Verein auch anzubieten. Das Letztere klingt ja eigentlich für mich wie eine Aufgabe für Gewerkschaften. Haben Sie auch Kontakte mit den Gewerkschaften und wie verhalten die sich dazu? In den letzten Jahren habe ich zahlreiche Kontakte zu Gewerkschaften gehabt. Die hauptzuständige Gewerkschaft im Fleischbereich ist die NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten. Da habe ich viele sehr aktive, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch kennengelernt. Zunächst einmal ist es ja so, dass eine Gewerkschaft für Mitglieder zuständig ist. Aber diese Gewerkschaft ist auch darüber hinaus aktiv, auch weil sie wissen, wenn das nicht reguliert wird mit dieser Art von Beschäftigung, dann werden Stammbelegschaften sukzessive ganz ersetzt, und das sind zunächst einmal ist das Potenzial von Menschen, die einer Gewerkschaft beitreten. Die Gewerkschaften setzen sich sehr dafür ein, dass Stammbelegschaften wieder aufgebaut werden, eben auch durch diese Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. Also da ist auch eine politische Einflussnahme. Ich erlebe die Gewerkschaften als sehr kooperativ. Man muss da, glaube ich, im Netzwerk vorgehen. Jetzt haben Sie am Anfang ja doch die Methoden beschrieben, die ja sehr nach Manchester-Kapitalismus klingen. Ist sowas eigentlich nicht politisch geregelt und müsste es da nicht irgendwie von politischer, administrativer Ebene Eingriffe geben und da eingeschritten werden? Warum wird das anscheinend nicht gemacht? Man hätte das schon lange tun müssen. Die Verhältnisse werden ja immer wieder thematisiert in den Medien auch. Seit Jahren ist das immer wieder Diskussionsstoff. Ich habe gestern ein Interview gehört, wo der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, gesagt hat, dass, obwohl es ihm ein Dorn im Auge ist, diese prekären Beschäftigungsverhältnisse, er auch durchaus im Bundestag und auf verschiedenen Ebenen der Politik Schwierigkeiten gehabt hat und hat, dieses Thema dort zu platzieren. Es gibt also auch natürlich Lobbyinteressen von der Fleischwirtschaft, die manche Reformen und manche Regulierungen verhindert haben in den vergangenen Jahren. Manchmal fehlt es auch an der Sensibilität. Also das erlebe ich oft, dass Leute sich das auch schlichtweg nicht vorstellen können. Wenn ich das versuche zu schildern, erlebe ich auch, dass Leute mir einfach auch nicht glauben. Also es nicht für möglich halten, dass in unserem Rechtsstaat, in unserer sozialen Marktwirtschaft solche Arbeits- und Lebensverhältnisse möglich sind. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitsmigranten eben nicht Teil unserer Gesellschaft sind und ganz selten kennt man jemanden. Wenn man ein Einzelschicksal kennt, wenn man weiß, wie es Menschen hier bei uns ergeht, hat man auch ein Gefühl dafür, dass sich das ändern muss. Aber ich habe den Eindruck, da ist eine Parallelwelt, eine Subkultur entstanden und die hat mit unserer sonstigen Gesellschaft nicht so viel zu tun und deswegen fühlt sich die sonstige Gesellschaft auch nur bedingt herausgefordert, ordnend einzugreifen. Da scheint ja eine erste Aufgabe zu sein, die vor uns allen steht, dass normale Menschen, Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und anderswo einfach nur Informationen über die Arbeit, die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und dann eben auch über ihre Arbeit mit ihrem Verein bekommen. Wo kann man sich denn da informieren, wenn einen das interessiert? Das ist genau richtig. Also ich sage immer Leuten, die mich dann fragen, was machen wir denn jetzt, sage ich immer, informieren Sie sich bitte. Das ist wirklich der erste Schritt, auch wenn einen das erstmal ratlos macht, was man dann hört und man sich etwas ohnmächtig vorkommt, ist wirklich so dieses bewusste Wahrnehmen des Ist-Zustandes, der Situation, ist wirklich der erste wichtige Schritt. Man kann sich über den Verein zum Beispiel über die Website informieren, würde-gerechtigkeit.de. Man kann bei der fairen Mobilität, also faire Mobilität ist ein bundesfinanziertes Beratungsprojekt des DGB. Da gibt es auch gute Informationen im Netz. Da kann man bei den beiden Adressen sich schon mal ganz gut darüber informieren, was die Situation ist und wie verschiedene Akteure versuchen, dem abzuhelfen oder jedenfalls da einzuwirken. Da werden dann bestimmt auch neben Informationen auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie einzelne Personen da was tun können, sich an wen sie sich wenden können, um da zumindest Verbesserung zu fordern, würde ich mal sagen. Genau, das ist so. Dann hoffe ich, dass das viele machen werden. Ich bedanke mich bei Peter Kossen, dem Vorsitzenden der Aktion Würde und Gerechtigkeit, und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit. People have died, sit back and watch a death and decay. It's a dying world. Everyday thing, wipe the food, the power and the guns. Get used to the threat of the final thing. It's a dying world. It's a dying world. It's a dying world. It's a dying world. Corona global. Ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens? Im heutigen Beitrag geht es um Kenia. Our people have been Unsere Leute sind gezwungen, ein Leben zu führen, das sie sich nie so vorgestellt haben, wie kein soziales Leben und andere Dinge. Wir haben eine schlechte Zeit, solange Corona anhält. Wir waren noch nie so ökonomisch und sozial betroffen wie derzeit. Das sagt Daniel Wainaina aus Kitale in Trans-Nzoia County in West-Kenia. Mir zugeschaltet sind Katrin Julien und George Wanyala von der Organisation Leapfrog. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Auch in Kenia ist die Pandemie und Corona angekommen. Wie ist denn dort die Situation im Allgemeinen mit dem Gesundheitssystem und dem Zugang zu Ärzten, Krankenhäusern? Ja, wir können das hier wirklich vor Ort miterleben, weil wir seit Anfang Januar im Land sind. Seit der erste Fall gemeldet wurde, so ungefähr vor 2 Monaten, hat sich die Anzahl der bestätigten Fälle auf etwas mehr als 900 erhöht. Das spiegelt natürlich, wie in den meisten Ländern wohl auch, nicht die Realität wider. Es ist davon auszugehen, dass es weitaus mehr Infizierte gibt. Was ich aber ganz interessant finde, ist die Frage, gibt es tatsächlich viel, viel mehr Fälle oder verbreitet sich tatsächlich die Pandemie in Afrika nicht so stark, wie verschiedene Schätzungen und Analysen angenommen haben? Das vermag ich natürlich gar nicht zu sagen. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund, aber es ist eine spannende Frage, weil die Kurve bisher zwar nach oben geht, aber sie geht sehr leicht nach oben. Also diesen exponentiellen Aufschwung, den man in vielen europäischen Ländern gesehen hat, den sehen wir hier derzeit noch nicht. Und was ich persönlich nicht glaube, ist, dass es hier eine große Anzahl von Menschen mit Lungenerkrankungen gibt, die hier nicht erkannt werden, weil doch hier im Land es eine sehr starke Sensibilisierung für die Krankheit gibt, die sogar so weit geht, dass sie eben auch mit einem starken Stigma behaftet ist. Also wir haben von Fällen gehört, in denen Menschen, die draußen, also in der Öffentlichkeit, Symptome wie Husten, Niesen, Schnupfen und Ähnliches gezeigt haben, in die Enge getrieben worden sind und beschuldigt wurden, Corona zu haben. Also das ist in dieser Situation, in der es diese starke Sensibilisierung für die Krankheit gibt, tatsächlich eine Vielzahl an Menschen mit einer schweren Lungenerkrankung gibt, die hier unentdeckt bleibt. Das kann ich mir selbst nicht vorstellen, aber wissen tue ich es auch nicht. Ja. Das heißt, die Bevölkerung ist schon auf eine gewisse Art und Weise sensibilisiert. Wie ist denn dann das Gesundheitssystem darauf vorbereitet, wenn es denn dann vielleicht doch mal zu erhöhter Fallzahl kommen wird? Vielleicht noch mal kurz zur Sensibilisierung. Das ist eben in einem Land, in dem es ein recht gut funktionierendes Bildungssystem gibt und in dem es eine sehr rege Zivilgesellschaft gibt, die sehr aktiv ist, auch nicht ganz so schwer und eben auch ein Land, das recht gut digitalisiert ist. Also Internet, sicherlich gibt es auch Flecken im Land, in denen das Internet nicht so besonders gut funktioniert, aber insgesamt ist die Verbindung in den meisten Teilen relativ gut. Das heißt, es gibt eben auch eine Vielzahl an Kanälen, die man nutzen kann, um Corona-Informationen zu verbreiten. Und WhatsApp-Gruppen zum Beispiel ist ein ganz beliebtes Mittel hier, um eben entsprechende Informationen zu verbreiten. Und da spielt eben auch die Zivilgesellschaft wieder eine ganz große Rolle, die ja dann ganz nah dran ist an den jeweiligen Communities, die eben zum Beispiel Frauengruppen betreiben oder Jugendgruppen unterstützen oder kirchliche Gruppen und dergleichen. Ja. Und wenn man mit diesen Gruppen eben, und das tun zivilgesellschaftliche Organisationen ja sehr häufig, wenn man mit diesen Gruppen zusammenarbeitet, dann kann man es eben auch schaffen, wirklich Informationen bis in die letzten Winkel des Landes zu transportieren. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat sich darauf schon in gewisser Weise eingestellt und reagiert darauf, indem sie Informationen verbreitet. Sie haben im Vorgespräch eine Plattform erwähnt, die eigentlich im Zusammenhang mit Gewaltexzessen in Bezug auf die letzten Wahlen in Kenia gegründet wurde. Die wird jetzt auch zur Corona-Zeit genutzt. Vielleicht können Sie da mal erläutern, was da passiert und gemacht wird. Genau, diese Plattform, die nennt sich Ushahidi und die wurde, wie gesagt, nach den Gewaltexzessen 2007 aufgesetzt und die möchte eben eigentlich eine Dokumentation von Krisensituationen ermöglichen, indem eben ja gemappt wird, wo gab es zum Beispiel Gewaltausbrüche, wo gibt es Hilfsmaßnahmen und diese Plattform und diese Software kann eben auch für andere Krisen genutzt werden. Und das wird ja jetzt auch für Corona gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die nennt sich Map Kibera. Kibera ist einer der größten Slums weltweit, hier in Nairobi. Und eine lokale Organisation aus Kibera hat diese von Ushahidi zur Verfügung gestellte Software genutzt, um eben eine Mappe von oder eine Map von diesem Slum darzustellen. Und da eben auch zu kartografieren, wo gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, sich Hände zu waschen, wo werden derzeit Nahrungsmittel verteilt für besonders bedürftige Haushalte, wo gibt es andere Hygieneartikel, also zum Beispiel Tampons und Binden für Mädchen und Frauen und dergleichen. Und bei Ushahidi findet man auch diverse Karten mit Hilfsangeboten im ganzen Land, aber eben, das ist das Gute an dieser Plattform, die wurde hier in Kenia programmiert und zur Verfügung gestellt, aber ich habe gesehen, sie wird zum Beispiel auch für die Corona-Krise in Italien genutzt, dass man eben dort sehen kann, wo passiert eigentlich gerade was. Und das Ziel ist eigentlich ähnlich dem unsrigen, nämlich sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu Informationen haben, dass diese Informationen sichtbar sind und dass sie auch einfach sichtbar sind. Das heißt, da hilft die Zivilgesellschaft sich quasi selbst mit einem Tool, das für andere Sachen eigentlich entwickelt wurde. Und ja, es wird sogar dann mal vom Süden aus Kenia in den Norden nach Italien, man könnte sagen, exportiert und dann in Europa genutzt, was ja auch mal ganz schön ist. Genau, und dann kann eben auch die Organisation genau sehen, okay, da gibt es eben noch einen Bedarf. Dieser Bedarf ist bisher nur ungenügend bearbeitet oder beantwortet und so kann man eben auch eine gute Koordinierung sicherstellen. Was macht denn die kenianische Regierung, um das Land und die Bevölkerung auf einen verstärkten Corona-Ausbruch vorzubereiten? Also hier wurde sehr schnell reagiert. Also schon bei den ersten Fällen wurden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ausgesprochen. Also derzeit ist es so, dass wir Nairobi nicht verlassen können. Das war die Situation in den letzten 3 Wochen und wurde jetzt nochmal um 3 Wochen verlängert. Das heißt, wir können bis zur Stadtgrenze und dann eben nicht weiter, weil Nairobi eines Hotspots für die Krankheit ist. Es gibt weitere, wie zum Beispiel Mombasa an der Küste. Des Weiteren gibt es eine Ausgangssperre zwischen 19 Uhr, wenn es hier dunkel wird, und 5 Uhr morgens. Und jetzt sind eben auch die Grenzen zu Somalia und zu Tansania geschlossen und der Luftverkehr ist schon seit längerem sehr stark eingeschränkt. Das ist sicherlich auch etwas, was man aus den Epidemien in anderen afrikanischen Ländern, ich denke da zum Beispiel an Ebola, gelernt hat, dass es eben nicht zu unterschätzen ist, zu verhindern, dass es einen regen Austausch von Menschen gibt. Und dass deswegen hier eben auch recht schnell reagiert wurde. Ja, das Gesundheitsministerium mit seinen jeweiligen Behörden, also Kenia ist dezentral strukturiert, das heißt, wir haben hier Counties, die etwas kleiner sind als unsere Bundesländer in Deutschland und auch etwas weniger an Kompetenz haben, aber auf eine gewisse Art und Weise doch vergleichbar. Die haben eben ja, recht schnell entsprechende Response Plans aufgestellt, wie das hier eben heißt, und Contingency Plans, also wie man eben mit der Krise umzugehen hat, entsprechende Protokolle und so weiter. Was wir hier sagen können, ist in Nairobi, also in der Großstadt, wo ja sowieso auch die gesundheitliche Versorgung wesentlich besser ist als eben auf den auf dem Land und vor allem eben in den dünn besiedelten Gebieten Kenias. Ich denke da zum Beispiel an die Grenzgebiete zu Äthiopien oder Somalia, dass hier ja eine Anzahl an Intensivbetten sind, die doch zumindest mal eine halbwegs gute Behandlung ermöglichen, aber die Anzahl an Beatmungsgeräten oder Intensivbetten in den entlegenen Counties, das ist eben nicht gegeben, ja. Und gibt es denn etwas, das Sie als vor Ort tätige Organisation sich von der deutschen Regierung oder auch von NGOs aus Deutschland wünschen würden? Was brauchen Sie, um mit der Situation noch besser klarzukommen? Ja, also wichtig ist eben, die Zivilgesellschaft hier weiter zu unterstützen, und das in mehrerer Hinsicht. Also einmal ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft hier weiter wachsam bleibt, weil so positiv ich eben auch über die Maßnahmen der Regierung gesprochen habe, um zu verhindern, dass sich der Virus hier stark verbreitet, so kritisch ist eben auch einiges zu sehen, nämlich dass hier auch der Sicherheitsapparat seine Macht ausnutzt. Also wir haben gehört, dass Menschen, die nach 19 Uhr auf der Straße anzutreffen sind, verprügelt worden sind. Und nicht nur das, es sind auch einige dabei gestorben. Man muss dabei auch bedenken, dass es hier gerade in den urbanen Zentren zahlreiche Menschen gibt, die schlichtweg kein Zuhause haben. Also wo sich die Frage stellt, wo sollen die denn nach 19 Uhr hin? Und auch, dass zum Beispiel Quarantäne als Bestrafung benutzt wird. Also wer eben die Ausgangssperren der Regierung nicht beachtet, der kommt eben in Quarantäne für 2 Wochen, muss dafür selber bezahlen. Und wenn eben Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit hier als Bestrafung, als Strafe angesehen werden, dann ist das sehr bedenklich. Also die Zivilgesellschaft muss hier weiter wachsam bleiben und da kann eben eine Unterstützung von anderen NGOs, von der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sehr hilfreich sein, um eben diese Achtsam und Wachsamkeit weiter zu behalten. Aber auch, wir haben ja hier nicht nur eine Corona-Krise im Land, sondern wir haben gleichzeitig auch in einigen Teilen des Landes eine große Heuschreckenplage, die größte seit 70 Jahren. Wir haben in einigen Teilen des Landes Überflutungen und wir haben sowieso eine Ernährungssituation, die in einigen Teilen des Landes sehr, sehr kritisch ist. Ja, das heißt, diese unterschiedlichen Krisen brauen sich hier zu einer großen Ernährungskrise zusammen. Und da braucht eben die Zivilgesellschaft und die Regierung auch weiter Unterstützung, um diese Ernährungskrise nicht zu einer großen Krise werden zu lassen. Also auch da ist es dann leider so, dass zu den bestehenden multiplen Krisen in Kenia dann jetzt noch die sogenannte Corona-Krise obendrauf kommt und das Ganze verstärkt. Und ja, wir müssen da zum einen wachsam bleiben, informieren, aber auch die möglichste Hilfe geben. Ich bedanke mich bei Katrin Julien und George Wanyala für die Informationen aus Kenia. Vielen Dank. Sehr gerne. World Peace or World Talk. Begin to reprogram our thought from how we were taught back in school and on our TV screens. Strength is always mean, love is always soft, and peace is too peaceful. We all are equal. Sit back and read the papers about the murderers, thieves, and rapists. We depend on police for justice. But when do we say enough is enough? Right now, and call their bluff. It's not a matter of like you're tough, it's a matter of taking yours and living. do we walk? Charge. If you want world peace, take it. Cause a lot of our leaders fake it. Boy. It's similar to Armageddon. When the positive people stop letting the negative control how we live. Listen to the music I give. If we really want world peace, and we want it right now, we must make up our minds to take it. Take it! If we really want world peace, and we want it right world now, peace right now, we must make world up our minds talk to take it. Take if we it really want world peace, and we want it right now, world peace, we must make up our minds. Well, if we really want world peace,